mich in der Nacht an deine Farbenpracht. Warum bist du jetzt nicht bei mir? Was mache ich alleine hier? Wir kennen uns eigentlich nur kaum. Ich weiß nur, ich kann dir vertrauen. Du bist so weit und doch ganz nah, denn in mir bist du da. Und das geht einfach so, Besitz ist nirgendwo. Wir lieben uns ohne Reglement. Vogel und Kind, loisio au fond. Weil du mich verstehst, bin ich der mit dir. Du gehst wie Sternenstaub. Seid ihr da? Es ist alles klar. Ich find uns wunderbar. Wir halten uns und sind ganz still. Das ist es, was ich will. Wir brauchen mehr als nur 1:1. Weniger ist falsch für unser Eins. Weil du mich verstehst, bin ich der mit dir. Sternenstaub, Liebe.